Ich starte in den Urlaub Richtung Strand. Schon im Flieger, ein Glücksbier in der Hand. Freu mich auf die Promenade, auf Kumpel San Miguel, auf den Eimer mit den Früchten, der da steht bereitgestellt. Dann steh ich hier am Strand, ganz allein, und frage mich, wo können die alle sein? Es gibt kein Bier mehr am Badestrand, jetzt sitz ich hier allein im Sand, keine Artgenossen, weit und breit. Es gibt kein Bier mehr am Badestrand, zwischen vier und sechs allein im Sand, jetzt sitzen wir hier nur noch zu zweit. Mein Bier und ich. Und ich wander auf der Straße, die da aufsteht, Klappe in Hand. Hier sind sie alle und nicht am Strand. Du riechst hier nicht nach Schinken oder andere Wurst, aber alle wollen das Gleiche, sie haben riesen Durst. Dann steh ich so am Tresen und frag mich, wann kann ich wieder trinken an unserem Strand. Es gibt kein Bier mehr am Badestrand, jetzt sitz ich hier allein im Sand, keine Artgenossen, weit und breit. Es gibt kein Bier mehr am Badestrand, zwischen vier und sechs allein im Sand, jetzt sitzen wir nur noch zu zweit. Es gibt kein Bier mehr am Badestrand, jetzt sitz ich hier allein im Sand, keine Artgenossen, weit und breit. Es gibt kein Bier mehr am Badestrand, zwischen vier und sechs allein im Sand, jetzt sitzen wir nur noch zu zweit. Es gibt kein Bier mehr am Badestrand, jetzt sitzen wir.